Neman aber, der Feldhauptmann des Königs von Aram, galt viel bei seinem Herrn und war hoch angesehen, denn durch ihn hatte Jahwe den Aramäern Sieg verliehen, aber der Mann war bei aller Vortrefflichkeit aussätzig. Nun hatten einst Aramäer auf einem Streifzug eine junge Dirne aus dem Lande Israel als Gefangene hinweggeführt, die stand im Dienste der Gemahlin Nemans. Da sprach sie zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr bei dem Propheten zu Samaria wäre. Der würde ihn von seinem Aussatze befreien. Da ging Neman hinein zu seinem Herrn und teilte ihm mit, so und so hat die Dirne aus dem Land Israel geredet. Darauf sprach der König von Aram, zieh nur hin, ich werde dem Könige von Israel einen Brief senden. Also zog er hin und nahm 10 Talente Silber, 6000 Sekel Gold und 10 vollständige Anzüge mit sich und überbrachte dem Könige von Israel den Brief, in welchem stand, wenn nun dieser Brief an dich gelangt, so wisse, ich habe meinen Diener Neman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatze befreiest. Als aber der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn ein Gott, der töten und lebendig machen kann, dass dieser mir entbieten lässt, einen Menschen von seinem Aussatze zu befreien? Da seht ihr ja nun deutlich, wie er Händel mit mir sucht. Sobald aber Elisa, der Mann Gottes, vernahm, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, sandte er zum König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn nur zu mir kommen, so soll er erfahren, dass es Propheten in Israel gibt. Also kam Neman mit seinen Rossen und Wagen und hielt vor der Türe des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wiederhergestellt werden, und du wirst rein sein. Neman aber ward unwillig und ging hinweg mit den Worten, meinte ich doch, er werde zu mir herauskommen und hertreten, den Namen Jahwes, seines Gottes, anrufen, seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussatz beseitigen. Sind nicht Abana und Pharphar, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser in Israel? Könnte ich mich nicht in ihnen baden und rein werden? Also wandte er sich und ging voller Zorn hinweg. Da traten seine Diener heran und redeten ihm zu und sprachen, wenn dir der Prophet etwas Schweres anbefohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, da er zu dir gesagt hat, bade dich, so wirst du rein sein. Da zog er hinab und tauchte 7-mal im Jordan unter, wie der Mann Gottes geboten hatte, da ward sein Fleisch wiederhergestellt wie das eines jungen Knaben, und er war rein. Da kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zu dem Manne Gottes zurück, und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, wisse, ich habe nun erkannt, dass es keinen Gott gibt in allen Landen, außer in Israel, so nimm denn nun ein Abschiedsgeschenk von deinem Knechte. Er aber sprach, so wahr Jahwe lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich nehme nichts. Und obwohl er in ihn drang, es zu nehmen, weigerte er sich. Da sprach Neman, wenn denn nicht, so möge wenigstens deinem Knecht eine Last Erde, so viel, als 2 Maultiere tragen können, gegeben werden. Denn dein Knecht will fortan keinen anderen Göttern mehr Brandopfer und Schlachtopfer bringen, sondern nur Jahwe. Aber in dem Stücke wolle Jahwe deinem Knechte verzeihen, wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, um da selbst anzubeten, und sich dabei auf meinen Arm stützt, so dass ich mich mit niederwerfe im Tempel Rimmons, wenn er sich dort niederwirft. So wolle doch Jahwe deinem Knecht in diesem Stücke verzeihen. Er aber sprach zu ihm, ziehe hin in Frieden. Als er nun eine Strecke wegs von ihm fortgezogen war, sprach Gehasi, der Diener Elisas, des Gottesmannes, bei sich selbst, da hat nun mein Herr diesen Aramäer Neman geschont und hat von ihm nicht angenommen, was er hergebracht hat. So wahr Jahwe lebt, ich muss ihm nachlaufen und mir etwas von ihm geben lassen. Also rannte Gehasi dem Neman nach. Als aber Neman bemerkte, dass ihm einer nachlief, sprang er vom Wagen, ging ihm entgegen und fragte, steht alles wohl? Er antwortete ja. Mein Herr sendet mich und lässt dir sagen, da sind soeben vom Gebirge Ephraim 2 junge Leute, die zu den Prophetenjüngern gehören, zu mir gekommen, gib mir doch für sie 1 Talent Silbers und 2 Anzüge. Neman erwiderte, tue mir den Gefallen und nimm 2 Talente. Und er drang in ihn und band 2 Talente Silbers in 2 Beutel und 2 Anzüge und gab sie seinen beiden Dienern, die trugen sie vor ihm her. Als er aber an den Hügel gelangt war, nahm er sie ihnen ab, verwahrte sie im Hause und ließ die Männer gehen. Als sie sich entfernt hatten, ging er hinein und trat vor seinen Herrn. Elisa aber fragte ihn, woher, Gehasi? Er antwortete, dein Knecht war nirgends hingegangen. Er aber sprach zu ihm, bin ich nicht im Geiste mit dir gegangen, als ein gewisser Mann sich umdrehte, von seinem Wagen stieg und dir entgegenging? Nun wohl, du hast das Geld bekommen und wirst Kleider, Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Sklaven und Sklavinnen dafür bekommen, aber der Aussatz Nemans wird dir und deinen Nachkommen immer da anhangen. Da ging er von ihm hinaus, schneeweiß von Aussatz.